Und auch gut füttern. Wir können ja trotzdem schon mal vorsichtig nachfragen alles beim gut. Olli und beim Tobi, ob sie denn uns hören und ob wir sie auch hören. Das wäre noch wir hören eigentlich. Euch. Einwandfrei. Alles super, alle Daumen hoch. Sehr schön. Ihr seid nicht auf der Babylon 5 Messe. Nee, da haben wir nur den Tim hingeschickt. Da habt ihr nur den Tim hingeschickt. Ja. Wir rauchen lieber. Ihr raucht lieber. Oh, das höre ich gerne. Ja. Ja, prima. Seid ihr soweit in den Startlöchern? Ihr habt mir ein Intro geschickt. Das spiele ich ein und dann geht's los, oder? Ja, genau. Wunderbar. Ja, Feuer frei. Also, viel Spaß. Danke. Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt. Come on, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann. Du kannst nicht vorbei. So, das Intro ist verklungen. Wir sind live on air. Wir, das ist die Serienrepublik oder genau gesagt die Zweidrittelabordnung der Serienrepublik. Hier ist der Tobi und in Frankfurt begrüße ich den Olli. Hallo. Hallo. So, wir sind heute nur zu zweit. Warum sind wir das? Ganz einfach, der Tim, unser Alterspräsident, befindet sich heute in Erkrath im, was ist das nochmal? Planetarium. Und dort findet heute die BabCon, die Babylon 5 Convention statt. Die wird veranstaltet von unserem befreundeten Podcast vom Grauen Rat. Und ja, der Tim, der hat also einiges zu tun. Und ich denke, wir werden da auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, was auch immer, ein bisschen was hören. Aber jetzt sind halt wir, der Olli und ich, alleine auf dem Balkon, ziehen uns schöne Kippe durch den Hals, haben unsere dicken Mäntel angezogen. Und wollen jetzt so ein bisschen reden. Ja. Erstmal ganz kurz noch Dank an das Orga-Team. Ganz speziellen Dank auch an den Kai, der uns vorhin im Flur abgefangen hat, um uns so ein bisschen schon mal einzuordnen. Das letzte Mal, dass ich auf dem Server hier war, ist tatsächlich jetzt ein Jahr her, glaube ich. Da war ich mit Tim alleine, meine ich. Kann das sein, Olli? Du warst? Ja, ich war ganz sicher nicht dabei. Ob du mit Tim alleine warst oder nicht, könnte ich nicht mehr 100% sagen, aber ich war nicht dabei, das weiß ich. Genau, und wie gesagt, danke an den Kai und der Klaus, der hat mich auch vorhin um 10 nach 4 schon angeschrieben und ich habe das einfach nicht gesehen, weil ich zu blöd war. Ich komme mit Teamspeak noch nicht so klar, ich bin halt über 40 und dann hat man tatsächlich noch seine technischen Probleme. So, das war jetzt das kurze Geplänkel. Raucherbalkon. Der Raucherbalkon, ganz genau. Wir sind sprich. Ich war ja mal Raucher gewesen. Wissen ja die wenigsten, ich meine, wo das Ding schon Raucherbalkon hier heißt. Ich war mal Raucher gewesen. Da war ich 18 gewesen. Bin ich samstags abends in eine Disco gefahren, hat mir vorher, weil ich Raucher werden wollte oder Raucher war dann, eine Packung Zigaretten gekauft, 2-3 Zigaretten geraucht und mir danach gedacht, oh mein Gott, das ist ekelhaft. Dann habe ich wieder aufgehört. Ich war tatsächlich auch mal angehender Raucher, hab's aber dann geschafft, in unserer Stammdisco damals, das war ein Zigarello in dem Fall, einen Lungenzucht zu machen. Und da ich schon etwas dem Alkohol zugesprochen habe, hat mich das aus der Bahn geworfen. Ich bin vom Hocker gefallen und musste tatsächlich im Krankenhaus genäht werden. Das war. Wirklich? Ja, das ist äußerst peinlich. Ich würde das auch nie in der Öffentlichkeit erzählen. Ich hoffe, dass jetzt da auch gerade zufällig alle weggehört haben. Es ist lange, lange, lange, lange her. Und wir hatten viel Spaß im Krankenhaus. Also wir waren natürlich auch albern. Wir waren Kinder, nicht ganz, aber erwachsene Kinder, kindliche Erwachsene. Und ansonsten noch das Thema Rauchen. Ich neige zu Zigarrenkonsum, aber das würde ich ja als Nichtrauchen bezeichnen. Das ist ja eigentlich nur Paffen. Und jetzt sitze ich hier quasi, stehe hier mit meiner Zigarre auf dem Balkon. Und den dicken Wintermänteln. Ich finde für die Vorstellung die dicken Wintermäntel sehr wichtig. Und zwar mit so einem Hochstellkragen. Und man hat das so zugezogen, weil es pfeift auch ein eisiger Wind auf diesem Balkon. Ja? Und eigentlich sind es die Rauchschwaden der dicken Zigarren, die wir rauchen, was uns warm hält, neben natürlich den dicken Mänteln, aber das Gesicht ist ja trotzdem sehr kalt. Also, und die grauen Herren, die bei Momo auch sind, die rauchen auch alle ganz fleißig ihre Zeitzigarren. Es ist ein unglaublicher Nebel bei 15 Grad im Winter, im November in Deutschland. Es ist sehr warm. Ich ziehe den Mantel wieder aus. Wir wollten über was reden. Und zwar, das stimmt. Wir sind ja von der Film- und Serienrepublik und neben dem normalen Blödsinn, den wir so reden, reden wir auch manchmal über Filme und Serien. Und wir haben uns diesmal zwei Themen vorgenommen. Und ich schmeiß jetzt einfach mal den Begriff Disenchantment in den Raum. Die neue Serie, es ist noch, ja, ist neu, ne? Ja, von Matt Groening, dem Erfinder der Simpsons und der wunderbaren Futurama-Serie. Und Disenchantment ist halt jetzt was Neues, zumindest inhaltlich. Man erkennt viel Altbekanntes. Und Olli, möchtest du ganz kurz erklären, worum es geht? Ja, um was geht's? Disenchantment ist eine Zeichentrickserie, eine Comicserie. Ich weiß nicht, ob man Zeichentrick oder Comics sagen darf. Da gibt es ja Leute, die nehmen das alles sehr, sehr genau. Also ist auf jeden Fall gezeichnet, so wie die Dinger immer sind von Matt Groening, der ja schon Simpsons und Futurama gemacht hat. Das hat er jetzt für Netflix gemacht. Hat dort auf Netflix 10 Episoden in sozusagen der ersten Staffel. Die Dinger gehen so um die 30 Minuten immer. Um was geht's? Das spielt in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, also nicht in unserem Mittelalter, das ist irgendeine andere Dimension, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall gibt es da eine Menge verrückte Dinge, was man so von Fantasy eben kennt. Und da geht es hauptsächlich um die Königsfamilie. Da gibt es einen König und eine verstorbene Königin, deren Tochter, die Tochter vom Prinzip ist so ein bisschen die Protagonistin der ganzen Sache, das ist Prinzessin Bean. Der König hat auch neu geheiratet, die Frau habe ich nicht so ganz verstanden, ist glaube ich kein Mensch, also weil die ist irgend so eine Art Oktopuswesen oder sowas. Und die Prinzessin Bean, die hat zwei Freunde in Anführungszeichen, nämlich einmal Elfo, den Elf, und einen Dämon namens Luzi. Ja, dieser Dämon, der ist wird irgendwie zu ihr geschickt von anderen dunklen Mächten, um sie zu manipulieren und auszuspionieren. Und Elfo, der Elf, der kommt aus dem Elfenland eigentlich, kam da aber nicht so gut zurecht. Und da ist er aus dem Elfenland geflohen. Ja, geflohen ist vielleicht das falsche Wort. Ist schon so ein bisschen. Ist er geflohen? Er ist ein bisschen geflohen, ne? Also. Ja. Auf jeden Fall, also Elfo, der Dämon und Prinzessin Bean, das sind immer so die drei, die dann die Abenteuer bestehen. Und ja, darum geht es in Disenchantment. Oder habe ich was grob vergessen? Nee, ich stimme dir wie immer hundertprozentig zu. Ich habe auch nur bisher, glaube ich, 3 oder 4 Folgen gesehen. Ich bin noch nicht so ganz warm geworden damit. Der große Unterschied, vor allem jetzt zu Simpsons und Futurama, ist ja der, dass es da tatsächlich einen Handlungsbogen gibt, der sich von der ersten Folge halt komplett durchzieht. Ja, ist eigentlich eine Geschichte. Ja. Genau, eigentlich eine Geschichte. Und bei den Simpsons oder Futurama war es ja so, du kannst dir irgendeine Folge angucken, vor allem bei den Simpsons, und es ist völlig egal. Mhm. Spielt immer nur in dem Jetzt, ganz selten mal irgendwelche Verweise auf vergangene Folgen. Die altern ja auch nicht. In 20 Jahren noch nicht mal. Doch, es hat auch mal jemand Geburtstag. Aber das ändert nichts daran, dass sie nicht altern. Ne? Mm. Und hier haben wir halt einen Handlungsbogen, was mich so ein bisschen, ja, was heißt sagen, gestört. Ein Handlungsbogen ist erstmal was Gutes. Handlungsbogen ist erstmal was Gutes, ja. Ich habe irgendwie, das stelle ich auch bei der Musik mittlerweile fest, Probleme tatsächlich, mich auf was Neues einzustellen. Weil man halt auch so zugeschmissen wird. Ne? Mhm. Und hierbei ist es halt, man erkennt halt sehr viel aus den anderen Matt Groening Produktionen. Vielleicht ist mir die Ähnlichkeit, auch die optische Ähnlichkeit zu so bekannten Figuren zu nah. Mhm. Dass ich da nicht umschalten kann. Das könnte an meinem begrenzten Horizont liegen. Will ich nicht ausschließen. Ansonsten gibt es da schon so ein paar sehr witzige Elemente. Wir spoilern natürlich ohne Ende, weil über eine Serie zu sprechen, ohne irgendwas zu sagen, kann man ja, ein bisschen was erzählen kann man schon. Gerade wenn du die ersten drei gesehen hast, dann ist die Gefahr, dass du wirklich was spoilerst, aus meiner Sicht gar nicht gegeben. Die Sendung macht nämlich noch so ein paar Knicke, sage ich jetzt mal. Also insofern, ja, ich finde, man kann es schon zu Ende gucken auf jeden Fall. Man muss allerdings so ein bisschen in den mittleren Folgen, ich weiß jetzt nicht genau, welche das sind, irgendwo 5, 6, 7, sowas, das ist teilweise sehr langweilig. Also da wünschte ich mir wirklich, die hätten nicht 10 Episoden gemacht, wenn sie halt nur Stoff für 7 Episoden haben, dann hätten sie nur 7 machen sollen und nicht 10 auf Teufel komm raus. Also der Anfang ist viel besser als die Mitte und das Ende finde ich eigentlich nochmal. Das Ende belohnt so ein bisschen für alles. Insofern würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, es weiter zu gucken. Aber die ersten drei sind auf jeden Fall nur Einleitung. Da kann man nicht spoilern. Also das ist, da können wir völlig frei drüber reden, aus meiner Sicht. Ja, super. Dann reden wir jetzt eiskalt hier alles in Grund und Boden. Was ich zum Beispiel sehr witzig fand, war diese Hochzeit, die ja angebahnt war zwischen der Prinzessin, ich habe vergessen, wie sie Bean. Heißt. Bean. Bohne, ja, also zwischen dem Börnchen und diesem einen Prinzen. Und sie erst, die Prinzessin dann erstmal, das war doch, glaube ich, unbeabsichtigt, ne? Ja. Ihren Bräutigam umbringt, der dann halb aufgespießt auf diesem Game of Thrones-artigen Thronspeer oder so hing und immer sagt, ich bin doch gar nicht tot. Und Der ist auch lustigerweise nicht tot. Der wird noch uns in dieser Serie weiter begleiten als einfach jemand, der ein Schwert im Kopf stecken hat. Ach so. Ah. Ich finde, das macht auch tatsächlich, macht auch was her. Ne? So ein Schwert, viele haben Tätowierungen, Piercings, aber so ein Schwert im Kopf. Nee. Na, hallo. Also, wenn ich jetzt gerade ein Schwert hier, obwohl ich muss gucken, meine Türen sind Standardmaß, das Schwert dürfte nicht allzu groß sein. Also. Ja, das ist auch unhandlich. Also gerade beim Schlafen ist es halt sehr unhandlich. Wenn man sich da umdrehen will, verdreht man sich den Hals. Und entweder das oder wenn es einmal komplett durchgeht und man dreht sich um und dann guckt man nächsten Morgen ins Nachbarbett und da liegt dann nur noch Hackfleisch. Ja, weil halt der Partner, die Partner, das ist also. Ich glaube, wir sagen, aus modischer Sicht können Schwerter im Kopf schon toll sein, aber einfach unpraktisch und nicht beziehungsförderlich. Ja, das stimmt. Also, da bringt es auch nichts, irgendwie einen Lappen drüber zu legen. Es ändert nichts an der Tatsache. Man könnte andererseits, wenn man grillt, ein bisschen Teig dran machen, setzt sich nah ans Feuer und hat dann Stockbrot. Schwerstockbrot. Wie praktisch. Also, es hat auch tatsächlich eine praktische Komponente. Ich werde das, glaube ich, mal im kleinen Kreis mit mir im Keller diskutieren. Und je nachdem, was der Kasten Bier dann am Ende zu mir sagt, werde ich das anhand einer Holzpuppe mal testen. Okay. Vielleicht. Ja, mal. Aber auch nur ganz vielleicht. So, Disenchantment ist abgehandelt. Disenchantment. Kann man noch, vielleicht noch einen Satz dazu sagen? Elfo. Elfo ist der witzigste. Also, hey, Elfo ist witzig, ja. Elfo ist wirklich witzig. Das fand ich tatsächlich, als die Einführung dieses Charakters war und dann halt, das war ja, ich glaube, so eine richtige Breitseite gegen die alten Disney-Filme, ne? Mhm. Wo dann die Elfen dann da in ihrem Elfenland da hier rumgesungen und rumspaß gemacht haben. Was man bei Disney-Filmen nie gesehen habe, waren tatsächlich kopulierende Elfen. Das wurde uns hier mal dann direkt platt vor die Nase gehalten. Und halt dann das Schöne, dass Elfo eigentlich nicht immer nur Spaß haben und glücklich sein will, sondern auch tatsächlich mal richtig miese Laune und scheiß Tage erleben möchte und dann halt beschließt, das Elfenland zu verlassen. Und da wird er, glaube ich, tatsächlich, doch, das ist dieses, wo er abhaut, wo er flieht. Ich weiß noch nicht, was die Elfen mit ihm gemacht hätten, ob sie ihn in die Glücklichkeits- Kammer gesteckt hätten oder so. Also, ja, das weiß man nicht bei den Elfen so ganz genau, wie die so drauf sind. Dieses Elfenland, das hat eh relativ viele Rätsel für mich. Aber Elfo ist auf jeden Fall ein Riesentyp, meiner Meinung nach. Ja. Elfo der Elf. Aber auch da noch mal ganz kurz vor zu dem unglaublich bösen Dämon, den dann mit Fußtritten doch schnell aus der Bahn werfen kann. Der finde ich ja irgendwie auch süß, ne? So ein bisschen was von einer kleinen Katze und all sowas. Ich werde aber ungern manipuliert. Also ich fände es jetzt wirklich nicht so prickelnd. Also so Elfo an meiner Seite, okay, cool. Aber so ein Dämon, der mir immer so was einredet, was so zu meinem Nachteil ist, das macht mich nicht glücklich. Also ja, du darfst halt nicht merken, wenn du negativ beeinflusst wirst. Ne? Andererseits, wenn du irgendwo in ein Geschäft gehst, dann wirst du ja auch beeinflusst. Und das merkst du ja auch. Haben wir diese nicht. Dämonen also immer um uns und merken es bloß nicht? Ja, haben wir. Das ist zu befürchten. In Form von Werbung. Zum Beispiel auch, na, Internetwerbung ist, glaube ich, nicht so schlimm. Nee, Internetwerbung ist perfekt. Ist super. Nein, aber Disenchantment, ja, ich werde mich auch noch mal damit beschäftigen. Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich. So. Das geht ja nicht lang. Also ich meine, es sind alles in allem 5 Stunden oder fast ein bisschen weniger. Das kann man schon mal geguckt haben. Das ist eh sowieso für mich der Riesenvorteil. Ne? Ich habe es ja schon ein paar Mal auch in unserer Serienrepublik da erwähnt. Ich hätte auch unglaublich Bock, tatsächlich mit Game of Thrones anzufangen. Nur dann wäre ich ja für die nächsten 20 Jahre beschäftigt. Hm. So viel Zeit habe ich nicht. Ja, bei Game of Thrones lohnt sich's natürlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, da habe ich auch 4 Folgen gesehen und fand die toll, aber da kommen ja noch, ich glaube, ungefähr 397.495 Folgen hinterher. Und daher lobe ich mir doch tatsächlich kurze Serien oder die gerade erst anfangen, wo man dann noch in gemütlichem Schritt schön. Nee, kann ich voll nachvollziehen. Ich fange ja keine Sendungen an, die so 24 Folgen pro Staffel, 7 existierende Staffeln, a 45 Minuten. Da können so viele Leute sagen, das ist toll, fange ich trotzdem nicht mit an, weil genau das, was du sagst, das ist einfach wahr. Ha, endlich mal jemand, der sagt, dass ich was sage, das wahr ist. Na, super wahr ist das. Ja, wunderbar. Disenchantment. Disenchantment. Das Fazit, Daumen hoch, weitergucken und die Mitte einfach überstehen, ist nicht so lange. Ja. Und am Ende wird man belohnt mit irgendwas, was ich auch noch nicht kenne. Genau. So, kommen wir zu. Jetzt haben wir den ersten Teil unseres Slots haben wir schon erfolgreich vollgelabert. Kommen wir zum zweiten Teil. Wir haben uns überlegt über Sabrina, die Chilling Adventures of Sabrina zu sprechen. Beziehungsweise über die 90er Jahre. Teenage Hexe Sabrina oder wie hieß das? Sabrina the Teenage Witch auf Englisch und Sabrina total verhext, glaube ich, auf Deutsch. Ja, genau, so kann das geheißen haben. Ja, ja. Ich habe alles geguckt, also da kann ich gleich mal mit anfangen, mit diesem Geständnis. Ich habe nicht nur Sabrina total verhext vollständig gesehen, ich habe auch die neue Serie geguckt. Ich habe also wirklich alles geguckt. Ich finde einen Satz vorneweg. Gerne. Ich verstehe nicht, warum die, mir ist das Konzept hier nicht klar. Also, dass man sagt, komm, wir machen ein Reboot von was, klar, kennt man und das Konzept verstehe ich, Reboot. Was ich nicht verstehe ist, wie man eine Serie rebooten kann, die also außer den Namen der Protagonisten nichts miteinander zu tun hat, aber sowas von nichts miteinander zu tun hat. Ja, es geht um Hexen, fair enough. Aber abgesehen davon, es ist ja wirklich nichts miteinander zu tun. Das ist, mir ist es nicht ganz klar, warum man sowas macht. Die Leute, die alte Serie gemocht haben, die schreien jetzt und rennen weg. Die gucken sich das Neue an und erkennen ja da nichts wieder. Insofern, also ich meine, ist ja, diese Welt lebt von Brands. Das habe ich verstanden. Ja, man geht heute in ein Einkaufszentrum rein und man weiß gar nicht, in welcher Stadt man sich befindet, weil überall sind dieselben Geschäfte. Also dieses Prinzip, man geht ins Kino, da laufen nur noch dieselben Filme. Man weiß gar nicht mehr, in welchem Jahrzehnt man sich befindet, weil es laufen heutzutage dieselben Filme wie vor 20 Jahren, halt nur gerebootet. Also ich meine, ja, also ich verstehe dieses, hey, Brands, und ich müsste noch 100 dranhängen. Aber in dem Fall macht es null Sinn, meiner Meinung nach. Weil das ist einfach eine komplett andere Serie. Die verhalten sich auch ganz anders. Die haben ganz andere Wesenszüge. Also das ist eine andere Story. Das sind andere Personen. Das ist einfach sowas von anders. Deshalb verstehe ich nicht ganz, wie man das den Leuten antun kann, da dieselben Namen für die Protagonisten zu verwenden, aber nichts aufzugreifen, was die alte Serie hatte. Aber gut, das ist erstmal nur meine Generalkritik an der Wiederverwendung des Namens. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht als klassischer Reboot zu verstehen. Nee, ist es auch nicht. Aber das sind ja eigentlich zwei völlig verschiedene Comics, ne? Ja. Also, oder Geschichten, Handling, auf denen das beruht. Wobei ich dann auch ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, warum die halt, abgesehen halt von den Personen, so unglaublich sich unterscheiden. Das eine ist ja wirklich so eine schöne Sitcom für die ganze Familie, vor allem für Kinder. Also das würde ich jetzt meinen nicht vorhandenen Teenage-Kinder nicht unbedingt. Nee, das Ding ist FSK 16, das neue, das Chilling Adventures of Sabrina, und das ist auch echt nur für ab 16. Also es ist wirklich teilweise relativ hart, was da abläuft. Das ist. Da kommen wir auch zu meinem nächsten oder zu meinem ersten Problem tatsächlich. Ich gucke mir Teenager an. Ich gucke mir nicht gerne Teenager an, weil das sind halt Teenager. Ne? Die machen immer so komisches Zeug. Ich war nie gerne Teenager, darum, warum soll ich mich jetzt Teenager angucken? Und die rennen da zaubernd, mordend und sonst was durch die Gegend und tun Dinge, die man mit, die ich jetzt als Erwachsener halt so tue. Also nicht morden, aber so mit anderen Menschen, miteinander, die man sich so mag. Und das will ich bei Teenager nicht sehen. Verstehe. Ich habe von der alten Serie damals, wo lief das nochmal, auf Tele 5 oder Nickelodeon war das, ne? Als man das noch in dieser späten alten Zeit damals, als es noch keine Smartphones gab. Also habe ich auch ab und zu mal in Sabrina total verhext reingeguckt. Ich fand das immer ganz, ja, wie fand ich das denn? Ganz witzig. Sagen wir mal so. Ich habe vielleicht 3, 4, 5 Folgen gesehen, also weiß ganz grob, worum es da ging. Und dass es halt auch von der Darstellung 0,0 mit der jetzigen zu tun hat. Ich glaube, wenn wir jetzt, oder wenn ich dich jetzt frage, was sind denn die größten Unterschiede? Dann muss man eigentlich die gesamte erste Serie und die gesamte zweite Serie aufzählen. Ja. Ich finde aber, unabhängig voneinander betrachtet, hat mir das alte damals total gut gefallen. Sonst hätte ich es nicht geguckt, offensichtlich. Aber ich finde auch das neue, also die neue Serie, ich fand die jetzt ja für diese Art von Serie einwandfrei und kann man gucken. Also ich sag mal, ich glaube, jeder, der diese Art von Vampir, Hexen, Werwolf, wie heißt diese Gattung von diesen Filmen? Vampir-Hexen-Werwolf-Gattung-Film. Keine Ahnung. Also Fantasy-Krimskram. Ist es das was Fantasy? Bei Fantasy würde ich mir was anderes vorstellen, ehrlich gesagt. Grusel-Fantasy. Weil da gibt es ja einiges von, gell? Ich meine, ich habe da jetzt praktisch nichts von gesehen, aber man läuft ja immer mal so drüber. True Blood und. Das Einzige, was mir jetzt einfällt. Aber auf jeden Fall. Ist es ja so eine eigene Gattung und mir hat es jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es jetzt überhaupt nicht schlecht. Ich habe nur die alte Serie nicht wiedererkannt. Das ist jetzt, warum ich so ein bisschen überrascht war halt. Ja, das ist. Ich spoilere mich ja gerne selber, weil ich halt gerne weiß, was passiert. Und ich habe dann vorher schon mal in diesem Internet nachgeguckt und habe dann also auch schon nachgelesen, dass es mit der alten Serie nichts zu tun hatte. Das war für mich tatsächlich auch der Grund, mir das jetzt anzugucken. Mhm. Weil ich sagte, die alte Serie kenne ich, also was kenne ich, ne? 3, 4, 5 Folgen, da muss ich jetzt nicht nochmal ein Reboot angucken, weil wie du schon sagtest, es gibt eigentlich heute vieles, was es vor 20 Jahren auch schon gab, da muss man sich nicht alles neu angucken. Mhm. Was ich jedenfalls bei der ersten Folge schon total genial fand, war der Auftritt von Michelle Gomez. Da hat er nur gesagt, ach, sehr geil. Michelle Gomez kennen wir alle als. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich kannte Michelle Gomez nicht. Woher kennen wir die? Unter anderem aus Doctor Who. Ah. Da hat sie die Mistress gespielt, also die weibliche Inkarnation des Masters. Und was ich bei Michelle Gomez so absolut genial finde, ist ihr Mimenspiel. Also die Frau kann mit ihren Augen und ihrem Mund mehr Geschichten erzählen als ich jetzt beispielsweise mit meiner Stimme. Das ist, also wenn die guckt, ich könnte ja stundenlang am Gucken zugucken. Mhm. Es ist unglaublich. Das stimmt, macht die gut. Und sie macht ja sehr schnell einen Charakterwechsel, auch hier spoilern wir natürlich ohne Ende, einen Charakterwechsel durch, da sie ja dämonisiert wird. Anfangs ist sie noch so ein bisschen graue Maus. Und dann kommt halt ein anderer Geist in sie herein und diese Rolle ist so unglaublich perfekt für Das Gesicht von Michelle Gomez. Ich bin also riesen Fan von ihrem Gesicht. Also wie gesagt, irgendwie kann keiner so gucken wie sie. Mhm. Marty Feldman, der konnte auch sehr speziell gucken. Woher kennen wir den? Ach, das war der, der in zwei Richtungen geschielt hat. Aus den 70ern. Jetzt frag mich nie nach dem Film. Das ist mir so gerade spontan eingefallen. Wahrscheinlich aber den falschen Namen genannt. Und ich meinte jemand vollkommen anderen. Aber wie hieß er? Doch, der hieß doch Marty Feldman, oder? Doch, es gibt tatsächlich Marty Feldman, Komiker. Und der guckt tatsächlich komplett in zwei verschiedene Richtungen. Ja. Eher wie so ein Chamäleon. Ja, genau. Also wie gesagt, der konnte auch mit seinen Augen sehr viel darstellen. Der hat halt komisch geguckt. Aber wenn Michelle Gomez guckt und vor allem in so einer Rolle einen anguckt, ich glaube, da kann man echt Angst kriegen. Mhm. Oder sich freuen, je nachdem, also was sie halt ausdrücken will. Unglaublich. Also das fand ich ganz toll. Ansonsten hat mich diese Serie vom Handlung so ein bisschen an Harry Potter erinnert. Mhm. Da ist in dem Fall jetzt ein Mädchen, das wohnt so ein bisschen außerhalb, hat nicht den ganz großen Leidensdruck wie Harry Potter, der halt Mobbing total erlebt und in einem Wandschrank leben muss. Mobbing total. Ja, sondern sie lebt halt, naja, als Halbling, ne, halb Mensch, halb Zaubermädchen. Aber ansonsten, ne, dann geht's auf eine besondere, oder da wird eine besondere Schule der Dinge, so ähnlich wie Gleis 3 Viertel, Hogwarts erwähnt. Mhm. Und 5 Minuten noch. Und da habe ich gedacht, der kommt mir so ein bisschen bekannt vor, so vom Telling her. Aber die Darstellung, also das muss ich auch sagen, ich habe da jetzt auch eine Folge gesehen, die hat mich auch unglaublich gelangweilt, was wir gerade bei Disenchantment hatten. Und zwar die eine Folge mit diesem komischen Traumdämon. Mhm. Ich habe die irgendwann wirklich geskippt bis kurz vor Ende. Weil da ist es mir relativ egal, wie die jetzt in ihren Träumen da misshandelt werden. Da fehlt mir die Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Das war mir zu langweilig. Mhm. Aber abgesehen davon, war auch die Darstellung wiederum in diesen Horrorträumen auch wieder ganz witzig. Kann man jetzt, doch, da kann man schon sagen, wenn der eine sich selbst irgendwie ausweidet. Mhm. Das war schon ganz geil. Also auch dieser interne Humor, auch wenn sie, das sind ja Satanisten, ne? Böse, böse, mhm. böse. Und diese Umkehrung allen christlich Guten in das Satanistische. Ja, das ist witzig. Das ist witzig. Euer Unehren und all sowas. Ja, boah. Ja, ja. Wo ich sage, ja, kann man, ich glaube, so wird kein Mensch reden. Ich als auch totaler Satanist natürlich, ne? Also ich würde jetzt nie so von dir euer Un-Olli reden. Ja, aber im realen Leben sind die Leute natürlich auch schnell irritiert, wenn man das tut. Auf jeden Fall. Aber das fand ich schon, wie gesagt, das sind halt so Sachen, ich habe ja auch schon mal woanders gesagt, mir fehlt immer so, oder ich versuche das immer so in die Realität irgendwie rüberzubringen, oder halt einen Realitätscheck zu machen, das darf man natürlich nicht. Da rennt man ja ganz schnell mal vor die Riesentür und sagt sich, ja, kann ich. Aber eine lustige Serie. Wir sind nämlich jetzt auch wieder kurz vor Ende. Jetzt müssen wir so allmählich die Landeklappen, die Geschwindigkeit reduzieren, Landeklappen runtermachen, das Fahrgestell Cabin ausfahren. Prepare for landing. Yes, und hier natürlich Fasten Seatbelts. Ganz wichtig, nicht, dass wir uns hier noch beim Bremsen die Schnute stupsen. Kurzes, wie heißt das? Fazit? Fazit, danke. Kurzes Fazit zu Sabrina von dir? Ich fand's also zu neun. Ich fand's gut. Ob es jetzt die beste Sendung der Welt ist, weiß ich nicht. Ich würde das so einschätzen, wenn man auf dieses Genre steht, kann man es gerne mal geguckt haben. Wenn man das Alte mochte, das ist kein Indiz dafür, dass man das gucken sollte. Also das ist für mich, hat eher eine Genrefrage. Ja? Wenn man auf diese Art von Zombie, Vampir, Werwolf, Mystery, whatever Serien, wenn man das mag, kann man das bestimmt gucken, weil ich glaube, da fand ich es jetzt eigentlich nicht schlecht. Ist es jetzt wirklich gut? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, da gibt es 100 andere Serien, die ich für Leute vorher empfehlen würde. Ja, das Schöne halt auch hier, wir haben glaube ich auch 10, 11 Folgen. Es ist relativ wenig. Man kann es Das eine Stunde dauert das halt, eine Folge. Kann man ziemlich entspannt weggucken und ja. Man macht keinen Fehler, würde ich mal sagen. Genau, man macht keinen Fehler, man verschwendet keine Zeit, das macht Spaß und es ist schon teilweise echt skurril. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, machen wir fast genau eine Punktlandung. Jetzt haben wir noch eine Minute. Wir können noch ein bisschen singen. Lalala, Überbrückungsmusik. Ich musste ja vorhin immer so singen, weil wenn man sich hier in das TS einwählt, dann heißt das Flur. Und wenn ich Flur lese, dann triggert das bei mir im Gehirn erstmal. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Da steht ein... Entschuldigung. Alles gut. So, wir sind jetzt fantastisch. Durch. Super. Fliegt, ihr Narren! Jo, prima. Jetzt sind wir weg. Ich dachte, oh nein, jetzt kommt die GEMA auch noch ins Haus. Nein. Mit Gesangseinlage, sehr, sehr schön. Keine Sorge, das ist alles GEMA-frei. Ja, prima. Dann sag ich vielen, vielen herzlichen Dank an Tobi und Olli. Schön. Wir danken euch. Schön, bis dann. Genau. Tschüss. Danke, tschüss. Ich spoilere euch ein bisschen. Ciao. Der Gastauftritt von Hänsel und Gretel in der ersten besprochenen Serie ist auch großartig. Ah, ich bin gespannt. Gut, und wir machen eine kleine Umbaupause und dann treffen wir Travis. Da bin ich gespannt.